Live Infos. Mit Benjamin Paris um 6 Uhr. SPD verkündet Entscheidung über die GroKo. Schweizer stimmen über Rundfunkgebühren ab und das Wetter wechselhaft und ziemlich mild. GroKo-Entscheidung. Bei der SPD wird weiter ausgezählt, wie die Mitglieder entschieden haben. Heute Vormittag soll feststehen, ob die SPD bei einer großen Koalition mit CDU und CSU mitmacht oder nicht. Aus Berlin Wolfgang Kerler. Die Glasfassade der Parteizentrale wurde mit blickdichter Folie abgeklebt. Die 120 freiwilligen Helfer aus ganz Deutschland, die auszählen, wie viele SPD-Mitglieder für und wie viele gegen eine große Koalition gestimmt haben, mussten ihre Handys abgeben. Für 9 Uhr ist die Pressekonferenz angesetzt, bei der das Ergebnis des Mitgliedervotums verkündet werden soll. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch, das Ergebnis wird also in jedem Fall bindend sein. Handelsstreit. US-Präsident Trump hat im Streit über Strafzölle nachgelegt. Per Twitter hat er mit Zusatzgebühren auf europäische Autos gedroht, wenn die EU wirklich Strafzölle auf US-Produkte einführt. Genau das hatten Wirtschaftsexperten schon befürchtet und sie warnen weiter vor einem Handelskrieg. Hintergrund war Trumps Entscheidung, Zölle auf Stahl und Aluminium zu erheben. Daraufhin hatte die EU Zusatzgebühren auf Whisky, Motorräder und Jeans verlangt. Rundfunkgebühren. In der Schweiz wird heute darüber abgestimmt, ob die Menschen weiter Gebühren für Radio und Fernsehen bezahlen müssen. Eine Gruppe will die Gebühren abschaffen, sagt dieser Unterstützer. Wir möchten nur die Gebührenfrage regeln, dass wir zu einem Abosystem kommen, in dem der Bürger effektiv wieder für das zahlt, was er auch konsumiert. Klar gegen die Abschaffung sind die meisten Politiker sowie der von den Sozialdemokraten. Letztlich ist es die Zerstörung des öffentlichen Rundfunkes, insbesondere der Schweiz, wo die Räume sehr klein sind und natürlich eine Werbefinanzierung beinahe unmöglich ist. Auch viele Künstler, Musiker und Sportler haben sich für die Rundfunkgebühren in der Schweiz ausgesprochen. Sie fürchten, dass die Medien sonst nur noch von großen Konzernen bestimmt werden. Unentschieden. Borussia Dortmund hat in der Bundesliga den Sprung auf Platz 2 der Tabelle verpasst. In Leipzig gab es nur ein 1:1. Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigel findet aber, dass es unterm Strich ganz gut gelaufen ist. Ich denke, wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt, haben unseren Mann gestanden, hätten auch in Führung gehen können, hatten ein bisschen Pech mit Abseits 3-mal. Auch die anderen NRW-Vereine konnten punkten. Schalke gewann 1:0 gegen Berlin, Leverkusen in Wolfsburg mit 2:1. Außerdem spielten Frankfurt Hannover 1:0, Augsburg Hoffenheim 0:2 und Hamburg Mainz 0:0. 1 Live. Sektorwetter. Das wird heute wechselhaft. Los geht es mit Schnee oder Regen. Dann kann aber auch mal die Sonne durchkommen und gegen Abend ist neuer Regen dabei. Dazu plötzlich ziemlich warm. Bad Salzuflen 7 Grad, Bonn 10, Gladbeck und Unna 11 und Alsdorf heute sogar 12 Grad. Morgen zieht der Regen dann ab und es wird recht freundlich mit Sonne. Und auch am Dienstag wechselhaft mit Schauern. Es bleibt mild. Stauschau. Mit einer Meldung von der A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen. Die ist zwischen Bochum-Riemke und Kreuz-Herne nach einem Unfall weiter gesperrt. Da gibt es aktuell 3 Kilometer Stau ab Bochum-Gerte. Und am besten weicht ihr da weiträumig aus. 1 Live. Mit Marvin Fischer. Sonntagsmorgen, Routine hier in 1 Live. Ich bin gerade gekommen und bin noch mal schnell ins Bad gehuscht, habe mich selber im Spiegel angeguckt und habe mich dann kurz im Spiegel gefragt, ob ich eigentlich müde sei. Und danach sind wir uns beide in die Arme gefallen und haben noch kurz einen Powernap gemacht. Ich glaube, die Antwort war nein. Virtual reality, hey, hey, it ain't what it costs you. It might Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Freunde, wisst ihr, was Kontra K und ich gemeinsam haben? 2017 gab es für kein einziges Konzert von ihm und von mir noch Karten zu kaufen. Soldaten im Herzen kämen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Gut, der einzige Unterschied in dem Fall ist jetzt halt, ich habe auch kein einziges Konzert gespielt und wüsste auch nicht, warum und was ich auch bei so einem Konzert eigentlich auf der Bühne machen sollte. Das ist halt der Unterschied zu Kontra K. Der war auf Tour, weiß, was er macht und diese Tour war halt komplett ausverkauft. Letztes Jahr gab es das Album Gute Nacht, war in Deutschland auf der 1 und jetzt kommt schon wieder ein Album. Mit dem geht er dann auch wieder Ende des Jahres auf Tour. Das heißt Erde und Knochen und daraus habe ich jetzt den ersten Song für euch hier in 1 Live. Zwischen Himmel und Hölle. Da ist ein Sample drin, das hört ihr jetzt schon im Hintergrund. Kennt ihr vielleicht bei Mama aus dem Auto. Ist ein bisschen was älter aus den 80ern von Pat Benatar. Love is a Battlefield. Das Ding habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, deswegen kommt es euch auch so bekannt vor. Neu in 1 Live. Hier im Sonntag. Kontra K zwischen Himmel und Hölle. Ich denk an die Tage ohne Stacks oder Rolex. Nur ein Cent, kein Benz. Leben nach dem Kodex. Jeden Tag um Sex. Ich ackere mich zu Tode. Vom Montag bis Mittwoch dieselbe Garderobe. Und für bisschen extra Cash entwickelt man Methoden. Früher vor der Bühne, heute findest du mich oben. Hinter meinem Rücken sagen, ich bin abgehoben. Aber die Päckchen, die ich trage, Bruder, halten mich am Boden. Zwischen Fake Likes und Filter geht Realness verloren. Zu viel dieser Liebe ist gelogen. Und auch für mich die Scheiße runterzieht wie ein Anker. Ich bleib dankbar. So weit weg von Gut und Böse. Blicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind weht uns entgegen. Doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist wo wir leben. Hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden. Keine Schwäche zeigen, die einzige Regel. Doch im schwimmenden Regen sieht man keine Tränen. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Träume eingerollt in einem Paper, dann verbrannt. Keine Knete auf der Bank und die Miete kam vom Amt. Strom nicht bezahlt, nur die Kerzen waren an. Und mein Spiegelbild gesehen in einer Scherbe an der Wand. Mich jeden Tag gefragt, warum ich, Gott verdammt, muss ich leben wie ein Hund, um zu sterben wie ein Mann. Von da an hieß es Herz und nicht mehr irgendwann. Der Weg war noch so lang, ich nahm die Beine in die Hand. Nahm ein Stift in die Hand, drück mein Leben durch den Stift auf das Blatt. 30.000 Seiten später, Blick auf den Strand. Blick auf die Bankzahlen, grinsen mich an. Oh, mir geht's gut, Gott sei Dank. So weit weg von Gut und Böse. Blicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind weht uns entgegen. Doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist wo wir leben. Hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden. Keine Schwäche zeigen, die einzige Regel. Doch im schwimmenden Regen sieht man keine Tränen. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Den Kopf über Wasser, die Tasche voller Steine. Könnten heulen, doch wir lachen, weil die Sneaker noch weiß sind. Wollen nur geradeaus, aber müssen Slalom laufen, weil der Weg ist voller Scheiße. Jeden Tag das Gleiche, zum Sterben zu viel, doch zum Überleben reicht es. Und jeder hatte Zweifel, doch von hier unten nach oben ist gar nicht so weit weg, weil wir der Beweis sind. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht. Eins Live. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, buy my my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I do it all. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat sack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. Life. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm four. An optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash. I fought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back. Jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding. And 20 nach 6, hier ist 1 live am Sonntagmorgen. Ich habe jetzt Dennis für euch und bei Dennis geht es jetzt gleich ums Rülpsen. Und ich sag mal so, eins davon ist wirklich unangenehm, vor allem in Gesellschaft und es riecht auch noch merkwürdig. Und das andere ist Rülpsen. 1 live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, gut, danke, Dennis, so, ne? Ey, Leute, wir haben einen neuen Held bei uns an der Aral-Tankstelle, so, ne? Der Philipp. Aber der ist immer so leise, ey. Der sitzt immer mit uns, so, ne? An der Aral-Tankstelle auf der Bank neben den SB-Staubsaugern. Der lacht über alles, aber leise. Man hört immer nur, wer aus der Luft holt, so. So, und jetzt kommt's, so, ne? Der David, wenn der kommt als Begrüßung, der ist immer am Röpsen. Und ist voll stolz da drauf und grinst danach immer so, ne? Der David steigt so aus Polizeiwagen. Der macht ja Ausbildung bei Polizei und so, ne? Kommt auf uns zu. Na, Jungs, alles klar. Und mit einem Mal steht der Philipp da so auf und macht mal einmal so. Lässt er einen Röps los, ich schwöre so, ne? Der Murat ist erstmal verschreckt rückwärts von der Bank runtergefallen. Ein Nissan Micra so, der war abgeschlossen, stand an der Tankstelle so, ne? Da ging die Alarmanlage an, ich schwöre so, diet, diet, diet. Ich guck den Philipp an, so ich so, Philipp, Junge, was war das denn? Ich hab den umarmt und wir hatten alle Tränchen in den Augen gehabt und so, ne? Der David war total geschockt, der hat ihn immer nur angeguckt. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, Junge? Und der Philipp dann so, ja, so, ich tu die ganze Woche lang aufheben. Weil meine Mutter hat gesagt, dass das nicht vornehm ist. Und dann lasse ich mit einmal die Woche, lasse ich das dann los. Ey, ich so, nee, Junge, wir machen da was draus. Und seitdem gibt es einmal die Woche bei uns hier an der Rahl-Tankstelle Konzert. Die ganzen Jungs aus der Gegend hier, aus Frechen, aus Brühl und so, die kommen alle vorbei. Und dann warten wir alle nur darauf, dass der Philipp aufsteht und mit einem mal. Ey, der Applaus, der ist so groß. Demnächst machen wir Tour. Dann sagt das Mädchen jetzt gleich zum Schluss so, ne? Philipp, jetzt auf Tour im Sektor. Stell mal vor, ey. Dennis, jetzt auf Tour im Sektor. Alle Infos auf 1live.de. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? I made it very Fischer. Kommt bei uns die neuesten Hits. Jeden Tag, die ganze Woche. Jetzt packen wir noch einen ganzen Tag drauf. Neu für den Sektorsonntag. Den ganzen Tag alles, was neu ist. Liebe über WhatsApp. Neu für den Sektorsonntag. Liebe über WhatsApp. Nur in 1Live. 1Live. Stauschau. Um 6:30 gibt's nur eine gute Nachricht für die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen. Die Sperrung zwischen Bochum-Riemke und Kreuz-Herne wurde aufgehoben. Ansonsten ist alles frei. Das passiert auch selten, dass ihr in der Stauschau gute Nachrichten verteilen dürft. Ja, wirklich. 1 Live. Mit Marvin Fischer. Das ist richtig und ich weiß nicht, ob ich mich um 6.30 Uhr am Sonntagmorgen so richtig darüber freuen soll. Kam gerade eine Meldung rein von der Polizei. In Rodenbach in Südhessen, da sind bisher unbekannte Täter in ein Restaurant eingebrochen und haben kein Geld geklaut, sondern 9 Kilo Schnitzel und eine Flasche Schnaps. Das Motiv ist laut Polizei bisher noch völlig unklar. Ich habe ja eine Idee. Ich glaube, das war Notwehr. Wahrscheinlich hatte der Dönermann zu. You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Imagine Dragons. Kurz nach 6:30, hier ist 1 live am Sonntagmorgen. Ich habe jetzt was Neues für euch, und zwar von Meghan Trainor. Das Ding war quasi der Startschuss für eine relativ steile Karriere, muss man ja sagen. All About That Bass, das Teil ist mittlerweile 4 Jahre alt. Feel old yet? Ja, ein bisschen vielleicht, ne? Zuletzt hat sie sich so ein bisschen eine Auszeit gegönnt, hat so ein bisschen low gemacht, hat sich auch digital ein bisschen zurückgezogen und hat offensichtlich an neuer Musik gearbeitet. Jetzt hat Meghan nämlich angekündigt, Album Nummer 3 ist unterwegs. Ja, es gibt keinen Namen und kein Datum. Soweit das. Aber es gibt schon mal eine erste Single. Die Frau weiß, worauf es ankommt, was uns wichtig ist als Menschen da draußen außerhalb ihres Studios, ne? Namen und Daten sind Schall und Rauch. Wir wollen was hören. Das Teil heißt No Excuses, habe ich jetzt ganz neu für euch in der 1Live-Playlist. Das ist eine Hymne für Frauen, das war quasi auch ihr Ziel. Sie wollte was für Frauen machen. Es geht um Gleichberechtigung und es geht auch um ein nettes Zusammenleben. Und es geht auch, zumindest wenn ich den Beat richtig verstehe, so ein bisschen darum, die Hüften zu shaken, soweit das um 6.38 Uhr möglich ist. Meghan Trainor, neu No Excuses. Lang schiefes Lied, das Haus tot. Rubeljahr fliegt im Beat aus dem Nichts. Wurde schwarz und bunt, aus dem Platz an der Bar wurde Haus und Hund. Du bist schön, ich geh der Sache auf den Grund und dein Bauch wird rund. Baby, geh mit mir raus ans Licht. Ich glaube an Gott, denn er baute dich ausgerechnet. Ich bin im Garten Eden, diese Braut, dieser Arsch, dieser Tat, dieses Leben. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling. Yeah. You know how it goes, yeah. If one goes there, another will come. Madame, make me gears and stand up and raise my thumb. She's a loaded gun. Cool me down, for my brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand. Some guys wanna spy out on Telele. My wife's gonna cry out on Gelele. The dogs will sniff it and smell it, retell it, and the press gonna buy it and sell it. So simmer down and please let me go. Raise the dimmer, for the lights are too low. In this thriller, can't leave the field as a winner. So better watch out, Mr. Dele. Vergessen, deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Noch mal kurz in diesem sogenannten Internet geguckt. Alle Mitglieder von Seed haben einen Führerschein und offenbar auch ein eigenes Auto. Das ist ganz gut für sie, sonst müssten sie mit denen hier fahren. Ja, Freunde, hier ist Kollege, ja, der Boss. Wir sind wieder mit unserem schönen Tourbus unterwegs. 1 Live, Babobus. Babobus! Richtig Haftbefehl. Unser Thema heute, Bares für Rares. Hallöchen und herzlich willkommen bei Bares für Rares. Was habt ihr denn Schönes dabei, ihr Sprechesang-Gangster? Bruder, ich hab überstabiles Portemonnaie hier. Für dich nur 200 Schleifen, Digga. Was haben wir denn hier? Eine EC-Karte, ein Foto von meiner Frau und mein Ausweis? Das ist meins. Nicht mein Problem, wenn du deine Garderobe nicht abschließt. Freunde, ich geh mal dazwischen. Der Boss hat Jans was Feines mitgebracht. Feinst und Traubenzucker hesse mitgebracht. Warte mal. Nein. Wahnsinn, das ist ja... Mir explodiert ja fast die Hutschnur vor Ekstase. Ja, mega. Und dann hätten wir noch diese Sachen. Ich leg dir bosshafte Wertsachen auf deine Tischplatte. Eine Rolex aus waschechter Frischpappe. Die Keramikkätzchen-Sammlung meiner Tante. Ich will die Teile nicht, dafür kriegt man fast ne Hantel. Na los, Digga, zahl mal. Stell uns keine blöden Fragen. Sind zwar alles Billo-Gaben, aber wir wollen Vermögen dafür haben. Guckst du, ich hab hier Bild von lachender Frau. Ist aus dreieckigem Haus in Paris, weiß nicht genau. Joa, Horst, was meinst du denn, was wir für das Bild von der Smiley Milf kriegen? Lasst mich mal mit meinem Kennerblick gucken. Ja, dafür kriegt ihr eine Menge Ärger. Babobus. Babobus! Zieht euch das Video rein auf 1live.de. Mois. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. not gonna wait until you're done. Pretending you don't need anyone. I'm standing naked. I'm standing naked. I'm not gonna try to decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing. Wanna give you everything. Oh, wanna give you everything. Wanna give you everything. Oh, I'm not gonna wait until you're gone. Cause you pretended you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? On stand, yeah. Ice life, baby. Ever feel you're not in for the fun, baby? I can take you undercover on the run, baby. The night is young. Now can I be your plus, plus, plus, be your plus one? Solveig und Sam White, Plus One in 1 live am Sonntagmorgen. I can be a plus one. 7 Minuten vor 7 haben wir es mittlerweile. Gleich vor den Infos noch Jason Derulo mit Tiptoe. Und jetzt schmeiße ich nochmal fix die Hammond-Orgel an. One Republic bekommen wir jetzt. All the right moves. Ich hoffe, bei euch sind die Moves gerade nochmal die Decke hochziehen, umdrehen und die Augen zu machen. Hier ist 1 live am Sonntagmorgen. Live. Mit Marvin Fischer. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. But when you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress, couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Got you too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clock, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Oh, yeah. that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Till a quarter past three. You know I'm the one you've been looking for. Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, oh. Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Ay, ay. Tip top, tip top, tip top. Ay, ay. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla, smooth like a 100-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blowing. Swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. My way. Can't take it off my bread. Look like you do ballet. Oh. Hold tight when you tip toe. Hold tight when you wine for me, darling. When you move your spine is alarming. And when you just wine for me, darling. One time, two time for the DJ tiptoe.